طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله تسأل أبا مسلس ومهات سيقن الله تزيقن تهيل سلام بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf seinen Freunden und all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an dem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen kann, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Und gemeint ist, dass niemand am Tag der Auferstehung die Sünde eines anderen Menschen tragen kann. Keiner kann zum anderen sagen, übernimm für mich die und die Sünde, weil die sowieso vergeben wird oder ähnliches. Das heutige Kapitel, neue Kapitel, das wir anfangen, und die Hälfte davon besprechen wir. Wie wir wissen, die Kapitel sind immer in zwei Teile eingeteilt. Der erste Teil ist, der Autor erwähnt zu dem Thema, was er von dem er erzählt, Ayat und Hadithe. Und danach schreibt er uns punktuell den Nutzen auf von diesen Ayat und diesen Hadithen. Welchen Nutzen wir aus diesen Sachen ziehen sollen. Und es obliegt demjenigen, der das vorträgt, dass er diese Ayat und diese Hadithe erläutert und erklärt. Das heutige Kapitel ist auf Arabisch Bab und Maja'a fi dhabhi li ghayrillah. Und zwar über das Opfern für jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit Opfern gemeint also das Schlachten. Und mit dem Schlachten, es gibt verschiedene Formen des Schlachtens, die wir natürlich uns dann anschauen möchten. Sowohl verschiedene Art und Weisen, die uns aber nicht interessieren, das geht im Fiqh-Bereich, aber es gibt verschiedene Anlässe, warum man etwas opfert und mit welchen Absichten man das macht. Und wenn es gemeint ist, über das Opfern für jemand anderes außer Allah, gemeint ist Opfern von Tieren. Opfern von Tieren. Und wenn wir reden, wenn wir von dieser Thematik reden, dann meinen wir damit, wenn wir sagen, das Opfern für jemand anderes außer Allah, das bedeutet, wir meinen hiermit den großen Schirk. Weil man für jemand anderes außer Allah ein Tier opfert, aus Verherrlichung dieser Person gegenüber und um dieser Person näher zu kommen. Wenn man das macht, dann hat man den großen Schirk begangen, der einem aus der von Milla von Ibrahim hinauswirft. Die zweite Art, das ist die erste Art zu opfern, dass man für jemanden opfert aus Verherrlichung, also Verherrlichung ist hier gemeint, eine Form der Anbetung, um ihm näher zu kommen. Und die zweite Art ist, dass man aus Freude und zur Ehre einer Person etwas opfert. Zur Ehre einer Person etwas opfert, wie ein Gast zum Beispiel. Egal was? Na, es geht um Tiere, jetzt reden wir hier. Ja gut, aber egal welches Tier, darum geht's. Das ist egal welches Tier. Also, okay. Aber normalerweise du opferst sowieso für einen Gast nur Tiere, die er essen darf. Ja, auch ein Schaf oder ein Huhn lass man nicht. Das spielt keine Rolle. Diese Art zu opfern wirft einen natürlich nicht aus dem Islam hinaus, sondern im Gegenteil, es gehört zu den Gepflogenheiten der Muslime und es sind Dinge, die teilweise erwünscht sind, dass man das macht, erwünscht sind. Und darüber werden wir dann schon im Einzelnen noch reden. Und natürlich der Autor, wenn er sagt über das Opfern für ein anderes außer Allah, dann meint er die erste Kategorie. Er meint, dass man opfert, weil es geht ja um Tawhid und Shirk. Es geht darum, dass man für jemanden opfert aus Verherrlichung ihm gegenüber oder als Form der Anbetung oder um ihm näher zu kommen. Das ist damit gemeint. Wie zum Beispiel, wenn jemand kommt, eine verantwortliche Person, ein Regierender oder ähnliches, er zu einem Land kommt und dann opfern wir für ihn ein Tier, damit er an uns Gefallen findet und weil wir ihn verherrlichen oder ihn etwas Besonderes empfinden. Das wäre eine große Form von Ashirk. Natürlich diese Form von Opfern ist dadurch haram und auch das Essen davon ist auch natürlich haram, weil wir dürfen nur die Tiere essen, die geopfert worden sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Woran erkennt man das? Man erkennt es zum Beispiel daran, dass man das Tier opfert direkt vor ihn extra, damit er es sieht. Und danach das unterlässt man das, lässt man das Tier einfach da liegen. Und des Öfteren profitiert man dann nicht von dem Tier. Also man hat es einfach nur geopfert für die Person, damit sie sieht, dass man es für sie geopfert hat. Das war's. Und wenn wir es allerdings für ihn geopfert hätten, als Ehre für einen Gast, ja, dann wäre es natürlich eine gute Sache. Und wenn wir es für ihn gekocht hätten und dann essen würden, dann wäre es eine Form der gastlichen Freundschaft oder Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit. Und das wäre überhaupt keine Form von Ashirk. Und wenn wir sagen, das Opfern für jemand anderes außer Allah, dann meinen wir damit alles andere außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Das umfasst sowohl alle Propheten, das umfasst alle Engel, alle Awliya und alle anderen Menschen. Na, dann geht's weiter. Der Autor hat das Kapitel folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern für jemand anderes außer Allah. Nochmal, was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern für jemand anderes außer Allah. Hat er in dieser Überschrift erklärt, was das Urteil ist über so eine Person, die so etwas tut? Hat er nicht erklärt. Sondern er hat nur gesagt, was überliefert ist, diesbezüglich an Versen oder an Hadithen. Und natürlich nur eine Auswahl davon. Manchmal in den Überschriften findet man, dass er ein Urteil direkt abgibt. Zum Beispiel Kapitel darüber, dass das Gebet Pflicht ist im Fiqh. Das wäre ein Urteil in der Überschrift, richtig? Hier hat er das nicht gemacht. Warum macht ein Autor in der Überschrift, manchmal erwähnt er das Urteil Pflicht, Haram, Wajib, also Pflicht oder Mustahab oder Sunnah. Warum erwähnt das manchmal nicht? Das kann zwei Gründe haben. Entweder der Autor weiß nicht das Urteil darüber. Ja, er ist nicht im Klaren sich darüber, ob das Urteil Haram ist oder Sunnah ist oder ähnliches. Sondern er schreibt über dieses Thema. Kann ja sein. Dass er die Ansichten der Gelehrten erwähnt. Und für ihn ist noch nicht klar, was das wahre Urteil darüber ist. Das ist aber hier nicht der Fall. Sondern was hier der Fall ist, der zweite Grund ist, warum man in der Überschrift noch nicht das Urteil erwähnt, den Hukum erwähnt, ist, weil die Angelegenheit detailliert behandelt werden muss. Ja, weil er sagt ja, das Opfern für anders außer Allah. Wir haben gesagt, wenn du opferst für einen Gast, ja, als gastfreundliche Geste, dann ist es eine gute Sache. Wenn du aber opferst für ihn, um ihm näher zu kommen, dann ist es der große Schirk. Insofern hat der Autor in seiner Überschrift das Urteil nicht erwähnt, weil das Urteil abhängt von der Ursache, warum man überhaupt opfert. Und von der Absicht, warum man überhaupt für diese Person opfert. Also, das ist der Grund, warum man in der Überschrift nicht das Urteil erwähnt hat. Außerdem will der Autor dem Schüler, der so etwas liest, beibringen, dass er selbst aus den Versen und aus den Hadithen, die der Autor erwähnt, das Urteil herauszieht und herausfiltert und versteht, was das Urteil darüber ist. Ja, das ist der Grund. Und das ist natürlich eine pädagogische Maßnahme, die sehr sinnvoll ist. Zunächst einmal erwähnt der Autor einen Vers aus Surat Al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 162, 163. Er sagte, die Aussage Allahs und die Aussage Allahs, oder Allah, der Erhaben, hat gesagt, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Allah sagte zu seinem Propheten Muhammad s.a.w., sprich, mein Gebet oder mein Salah, mein Nusuk, meine Opferungen, وَمَحْيَايَ, mein Leben und mein Tod, وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, sind für Allah, den Herrn der Welten. Er hat keine Teilhaber. Dies ist mir anbefohlen worden und ich bin der Erste der Muslime. Noch einmal, sprich, mein Gebet, meine Opferungen, mein Leben, mein Tod, alles ist für Allah, den Herrn der Welten. Er hat keine Teilhaber. Dies ist mir aufgetragen worden und ich bin der Erste der Muslime. Das Wort Allahs, sprich, قُل, ist hier gerichtet an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu wem soll er es sagen? Zu den Mushrikin in Mekka. Warum? Weil die Surah Al-An'am eine mekkanische Surah ist. Inna salati, wahrlich mein Salah, gemeint ist hier das Salah, was wir kennen. As-Salah in der arabischen Sprache kann bedeuten das Bittgebet, das Dua. Aber wenn wir normalerweise in den Hadithen oder im Koran das Wort Salah lesen, normalerweise, nicht immer, dann verstehen wir darunter dieses rituelle Gebet, das beginnt mit Allahu Akbar und endet mit Assalamu alaikum. Wa-Nusuki, Al-Nusuk ist sprachlich gesehen der Gottesdienst, Al-Ibadah. Al-Nusuk ist ein Ibadah. In unserer Scharia verstehen wir unter Nusuk normalerweise im Arabischen das Opfern, um jemandem näher zu kommen. Das verstehen wir unter Nusuk. Und die Frage ist jetzt, sollen wir diesen Vers, den Allah erwähnt hat, sprachlich verstehen oder so verstehen, wie wir es in der Scharia normalerweise verstehen würden? Das ist eine wichtige Angelegenheit. Davon hängen viele Bestimmungen ab. Zum Beispiel, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith gesagt hat, oder der Brief, in dem er geschrieben hat, وَأَلَّا يَمَسَّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ, nur ein reiner Mensch soll den Mushaf berühren oder darf den Mushaf berühren, wenn jemand rein ist, sprachlich gesehen, ist sauber, ist nicht dreckig auf der Hand. Ja. Aber gesetzlich gesehen, Tahir kann mehr als eine Sache bedeuten. Tahir kann bedeuten, er ist rein und hat somit Wudu gemacht. Oder es kann bedeuten, er ist Tahir, im Gegensatz zu den Kuffar, die Najis sind. Ja. Und das ist dann im übertragenen Sinne gemeint. Und deswegen, und davon hängt dann auch das Urteil des Faqih ab, wie er es verstanden hat. Der Autor sagt, oder derjenige, der den Text erklärt, er sagt, rahimahullah, normalerweise, grundsätzlich gesehen, verstehen wir jedes Wort im Koran und im Hadith, das auf der einen Seite eine sprachliche Bedeutung hat, auf der anderen Seite in unserem Gesetz eine Definition hat, verstehen wir es so, wie die Definition es definiert hat. Also normalerweise, wenn das Wort Salah im Koran oder im Hadith vorkommt, verstehen wir darunter, dass Salah, was wir kennen, mit Allahu Akbar beginnt ist und mit Assalamu Alaikum endet ist. Wenn wir, und normalerweise verstehen wir unter dem Salah nicht einfach nur Dua. Weil in unserer Scharia hat das Wort Salah so definiert. Das allgemein gesehen. Gut. Die Frage ist, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam angeordnet, dass er ausgerechnet diese Ibadat erwähnen soll? Warum ausgerechnet das Salah, das Opfern, Nusuk? Warum diese beiden Gottesdienste? Beim Salah ist die offensichtliche Erklärung, weil das Salah ist der beste Gottesdienst, den man körperlich gesehen verrichtet, den man verrichten muss mit dem eigenen Körper. Also das Salah ist besser als zum Beispiel Al-Jihad. Ja? Deswegen das Salah ist das beste, Gott ist der beste Gottesdienst, besser als Hajj zum Beispiel auch. Ja? Hajj ist ein Gottesdienst, den man mit dem Körper, eigenen Körper verrichten muss, als auch mit dem Geld natürlich. Ja? Es sei denn, man bekommt das Geld zum Beispiel. Also auf jeden Fall, aber Hajj ist auch eine körperliche Angelegenheit, zweifellos. Und das Salah auch. Und das Salah ist aber natürlich wertvoller, zweifellos. Deswegen ist er auch die zweite Säule des Islam. Das ist klar. Aber warum hat er Nusuk erwähnt? Manche Gelehrte sagen als Erklärung, weil das Opfern ist die beste Ibadah, was das Geld angeht. Man muss Geld zahlen, um dafür ein Opfer zu kaufen, um das zu opfern. Offensichtlich ist diese Erklärung nicht ganz einwandfrei. Denn wir wissen, dass die beste Ibadah oder der beste Gottesdienst in Bezug auf Geld ist was? Zakat. Okay? Sonst wäre Zakat nicht einer der fünf Säulen des Islam. Also Zakat ist offensichtlich besser als das. Die Frage ist, warum hat er das erwähnt? Allahu A'lam, nach einer anderen Erklärung heißt es ganz einfach, Nusuk haben wir doch vorhin gelesen oder gelernt, Nusuk muss nicht bedeuten unbedingt opfern, sondern kann bedeuten jeglicher Gottesdienst. Und dann würde der Vers bedeuten, sprich, mein Gebet und jegliche Form von Gottesdiensten, jede Ibadah ist für Allah. Und dann würde Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten angeordnet haben, erwähne erstmal das Gebet, weil es das Wichtigste ist von allen Gottesdiensten, und dann sagt, und sowieso alle anderen Gottesdiensten auch. Die kommen danach. Ja? Also erst hat er eine spezielle Sache und danach allgemein alle Gottesdienste. Und dann wäre es eine Hervorhebung, speziell für das Salah, und Allah weiß am besten Bescheid. Und dann sagte er, Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, das heißt, mein Leben und mein Tod sind für Allah, dem Herrn der Welten. Alles ist für ihn gewidmet in diesem Leben. Und natürlich auch Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der bestimmt, wann man lebt und wann man stirbt. Also bestimmt er, wann er die Seele von jemandem wegnimmt und wann er jemandem eine Seele gibt und wann nicht. Und durch die Aussage Allahs, mein Gebet und mein Opfer gelten oder sind Allah, dem Herrn der Welten, gewidmet, ist welcher Tawhid erfüllt? Welcher Teil des Tawhid ist erfüllt? Ja, okay, die offensichtliche Bedeutung La ilaha illallah. Also Tawhid al-Uluhiyya oder Tawhid al-Ibadah. Tawhid in Bezug auf die Ibadah, die Gottesdienst. Und durch die Aussage Mahyaya wa Mamati, also mein Leben und mein Tod sind für Allah gewidmet oder sind in den Händen Allahs, subhanahu wa ta'ala, sind die, welcher Teil des Tawhid erfüllt? Wie bitte? Ar-Rububiyya, genau. Also die, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm die alleinige Herrschaft gebührt und dass er in seinen Händen sind alle Angelegenheiten. Er bestimmt, was passiert und was nicht passiert. Für Allah den Herrn der Welten, das heißt mein Gebet und mein Opfern, alles sind für Allah den Herrn der Welten. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Name Allah ist eine Bezeichnung für die Göttlichkeit selbst. Also für Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und auf Arabisch, ihr kennt die Meinungsverschiedenheit, die bekannte. Allah, von woher stammt das? Ist Allah ein Name von Allah an sich? Also war es schon immer so ein Name von ihm, subhanahu wa ta'ala? Oder ist es entsprungen aus dem arabischen Wort Al-Ilah? Beide Ansichten gibt es. Der Autor hier bevorzugt die zweite Ansicht und sagt, Al-Ilah ist der Ursprung von Allah. Al-Ilah bedeutet, übersetzt wird das normalerweise der Gott. Und er sagte, weil man das Wort viel verwendet hat, ist die Hamza verschwunden. Also Al-Ilah, diese Hamza I, ist verschwunden. Und dann wurde es Allah. Und dann hat man das Lam dunkel gesprochen und sagt Allah. Er sagte, dadurch ist das entstanden. Allah weiß am besten Bescheid. Und aber Ilah, was bedeutet Ilah? Und es ist derjenige, der angebetet wird. Das ist also ein Passiv. Derjenige, der Al-Ma'luh auf Arabisch, ist der ein Passiv, derjenige, der angebetet wird. Oder den man liebt, derjenige, der geliebt wird. Oder derjenige, der verherrlicht wird. Ja, das ist gemeint mit Al-Ilah. Insofern, wenn man das verstanden hat, dann weiß man, wenn man jemand anderes mehr liebt außer Allah, jemand anderes mehr verherrlicht außer Allah und so weiter, dann ist das dein Ilah. Dann hat man das jetzt verstanden. Ja? Wir dürfen nicht von unserer eigenen Muttersprache immer ausgehen und sagen, in unserer Sprache Gott wird das und das. Wir verstehen das so, wie es im Arabischen definiert ist oder was die arabische Sprache hergibt, ist ja klar, weil der Koran auf Arabisch herabgesandt worden ist. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, also er soll, der Prophet soll sprechen, sind für Allah dem Herrn der Welten, Rabbil Alamin. Und Ar-Rabb, da haben wir wieder die zweite von den drei Kategorien des Tawhid nochmal bestätigt, dem Herrn der Welten. Was ist die Herren der Welten? Die Welten gemeint ist alles außer Allah subhanahu wa ta'ala. Alle Welten, Bewohner oder Welten, die Welt der Djinn, die Welt der Engel, die Welt der Menschen und was Allah subhanahu wa ta'ala sonst noch erschaffen hat, all dies, Allah ist davon der Herr. Also Al-Alamin ist alles außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und als Allah sagte, La sharika lah, er hat keine Teilhabe, dann beinhaltet es automatisch, auch wenn es nicht explizit erwähnt ist, automatisch die dritte Form des Tawhid, und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemandem in seinen Namen und Eigenschaften gleicht. Und deswegen sagte er subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich, und er ist doch der Allhörende, der Allsehende. Also, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala der Sehende ist und der Hörende ist, sehen und hören kann, trotzdem niemand gleicht ihm, weder in diesen Eigenschaften noch in anderen Eigenschaften. Denn der einfachste Unterschied zwischen dem Hören Allahs und unserem Hören ist, dass unser Hören beschränkt ist. Wenn eine bestimmte Entfernung erreicht ist, dann können wir nicht mehr hören. Und Allah subhanahu wa ta'ala hört alles und in ihm bleibt nichts verborgen. Das gleiche gilt für das Sehen. Wenn bei uns jemand eine Wand vor unsere Augen stellt, dann können wir bestimmt nichts mehr sehen, auch wenn es nur ein Zentimeter ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Okay. Und deswegen wissen wir, dass diejenigen, die Allah etwas beigesetzt haben, seien es irgendwelche Götzen oder sei es Isa ibn Maryam alayhi salam, oder manche haben den Propheten sallallahu alayhi wa sallam übertrieben, manche Dichter, und haben ihn bezeichnet als Sachen, die also Katastrophen sind, wie wir es gelernt haben. Es gibt ein paar extreme Sekten, sage ich mal, außerhalb des Islam, nicht innerhalb des Islam, weil das hat mit Islam nichts mehr zu tun. Sie bezeichnen unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Eigenschaften, mit denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich nicht selbst beschrieben hat. Und wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam verherrlichen möchte, dann soll er ihm das glauben, was der Prophet ihm mitgeteilt hat. Wenn ich aber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas zuschreibe oder etwas über ihn sage, was gar nicht stimmt, dann habe ich über ihn gelogen. Dann habe ich ihn nicht verherrlicht, sondern habe ich ihn im Gegenteil beleidigt, weil ich habe ihn nicht respektiert. Und manche übertreiben ihn und erwähnen sogar Sachen, die schirk sind. Und die sind realistisch und kann man nachlesen und auch in der Realität noch erfahren, leider in Deutschland anderswo, dass manche bezeichnen den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel als Dafi al-Bala. Und Dafi al-Bala bedeutet derjenige, der das Übel hinfortnimmt. Oder derjenige, der das Übel abwendet. Ja, und das ist eine Katastrophe, den Propheten sallallahu alaihi wasallam so zu bezeichnen. Oder manche bezeichnen den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Nur min Nurillah, Licht vom Lichte Allahs. Und das ist auch eine Katastrophe. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich als das Licht der Himmel und der Erde bezeichnet. Er sagte, Allahu Nuru Samawati wal Ard. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von seiner Schöpfung überhaupt nichts von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Geschöpfung erschaffen aus dem Samen seines Vaters und dem Ei seiner Mutter. Und das war's, mehr nicht. Und was ihn als Besonderes macht, ist, dass Allah ihn auserwählt hat als Gesandten Allahs. Und was ihn als Besonderes macht, ist seine Taqwa, die er im Herzen getragen hat. Und die er ausgelebt hat. Okay. Und übrigens übertrieben haben auch manche muslimische Gelehrte, die bekannten Namen haben. Es gibt einen Gelehrte, der auch für die Hadith-Wissenschaft einiges getan hat. Der heißt Al-Busiri. Und er hat auch in seinem Gedicht etwas erwähnt, brauchen wir jetzt nicht übersetzen, er hat etwas erwähnt, was auch eine Katastrophe ist. Also sogar manchen Gelehrten ist das leider passiert. Und zwar hat er gesagt in diesem Gedicht, وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Und zu dem, was du weißt, gehört das Wissen über das, was auf der Tafel drin steht und das Schreibrohr geschrieben hat. Gemeint ist also das, was in Al-Lawh al-Mahfuz, in der wohlbewahrten Tafel geschrieben steht, bis zum Tag der Auferstehung, was dort alles geschehen wird. Und er hat den Propheten beschrieben als jemand, der das weiß. Das ist eine Katastrophe. Unser Prophet wusste das nicht, sondern er wusste nur einen Teil davon. Und zwar das, was Allah ihm mitgeteilt hat. Gut. Wie dem auch sei. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten am Ende, dass er sagen soll, wa ana awwal muslimin, ich bin der Erste der Muslime. Oder ich bin der Erste der Gottergebenen. Wie verstehen wir diese Aussage? Was heißt der Erste? Was bedeutet der Erste? Der Erste kann zwei Bedeutungen haben. Erstens, die erste Bedeutung ist, der Erste der Muslime zu der Zeit. Und gehen wir davon aus, dass Ibrahim der Erste von seiner Umma ist, die ihm gefolgt ist, er der Anführer ist. Okay? Weil es kann nicht sein, dass gemeint ist, der erste Muslim überhaupt, weil Adam war schon Muslim vorher da. Also es kann nicht sein, dass Ibrahim der erste war. Und wenn man als Muslime bezeichnet, nicht nur die Menschen, dann sowieso gibt es Muslime noch vor uns. Aber, das ist die erste Bedeutung. Aber die zweite Bedeutung ist, kann im übertragenen Sinne, wenn man sagt, ich bin der erste der Muslime, oder er soll sagen, Muhammad soll sagen, ich bin der erste der Muslime, gemeint ist der beste der Muslime. Dafür gibt es einige Hinweise, warum das so verstanden werden kann. Und also wenn ich sage, ich bin der Erste oder ich habe eher ein Anrecht auf etwas, ja, zum Beispiel, also weil auf Arabisch Al-Awwal und Awla, also ob ich auf Arabisch sage, der Erste oder ich habe eher ein Anrecht auf, das ist beides das gleiche Wort. Ja, warum habe ich das gesagt? Weil jetzt erwähne ich einen Hadith, mit dem der Autor beweisen will, dass das Wort Erste auf Arabisch nicht unbedingt die Nummer 1 bedeuten muss. Von dem zeitlichen Aspekt her, überhaupt nicht. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat, den Hadith kennen wir, bei Bukhari und anderswo, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. Wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln als Ibrahim, als er nämlich gesagt hat, oh mein Herr, zeig mir, wie du die Toten wieder lebendig machst. Wir haben aus dem Koran gelernt, in Surah Al-Baqarah, dass Ibrahim a.s. hat zu seinem Herrn gesagt, zeig mir, wie du das Tote wieder lebendig machst. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm angeordnet, dass er die Vögel nehmen soll und ihn zerstückeln soll. Und die Geschichte ist bekannt. Und Ibrahim hat sie gerufen, sie waren wieder lebendig. Und die Frage war, was ist bei diesem Vers, was natürlich man denken könnte, dass Ibrahim gezweifelt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala dazu imstande ist. Und deswegen hat Allah ihn ja gefragt, awalam tu'min, glaubst du etwa nicht? Er sagt, ja, doch. Sondern damit mein Herz sich beruhigt. Ja? Und es ist ein Unterschied, ob mein Herz beruhigt ist oder ob ich Zweifel habe. Es sind zwei verschiedene Sachen. Ich kann sein, jeder von uns weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande und so weiter und so fort. Und trotzdem hat man manchmal Angst oder ist unruhig. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und Ibrahim a.s. wollte die höchste Stufe erreichen. Und deswegen wollte er dieses Wunder vor eigenen Augen sehen. Gut, obwohl er gewusst hat, dass es stimmt. Als der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln. Wir haben eher ein Anrecht zu zweifeln als Ibrahim. Ist damit gemeint, dass Ibrahim gezweifelt hat? Nein. Weil Ibrahim hat ja gar nicht gezweifelt. Das heißt, wenn Ibrahim gezweifelt hätte, dann hätten wir eher ein Anrecht darauf gehabt zu zweifeln. Aber Ibrahim hat nicht gezweifelt, also zweifeln wir sowieso auch nicht. Ja? Zweifeln wir auch nicht. Tayyib. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith das Wort Aula verwendet. Das ist das gleiche Wort wie Erste. Ja? Und damit wollte ich nur erklären, oder will der Autor besser gesagt erklären, dass das Wort Erste, mehrere Bedeutungen in der arabischen Sprache haben kann. Gut. Und auf jeden Fall, was gemeint ist, zweifellos auch gemeint ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Erste der Muslime seiner Gemeinschaft ist, seiner Umma ist und der Beste der Muslime schlechthin ist. Das ist zweifellos der Fall. Okay, jetzt machen wir weiter und sagen, warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? Bestimmt nicht wegen dem Salah und auch nicht wegen anderen Sachen, die wir erwähnt haben, sondern der Autor hat diesen Vers erwähnt, weil Allah subhanahu wa ta'ala darin seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam angeordnet hat zu sagen, dass seine Opferungen, al-Dhabh oder Nusuk, ist für Allah, dem Herrn der Welt. Das ist der Grund, warum der Autor diesen Vers erwähnt hat. Und deswegen daraufhin erwähnte er gleich den nächsten Vers und sagte, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ. Drum bete zu deinem Herrn oder drum verrichte das Salah und opfere für deinen Herrn und opfere. Drum verrichte das Gebet für deinen Herrn und opfere, also ein Tier. Warum sollte der Prophet Hassan das machen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm Al-Kawthar gegeben hat. Inna a'tainaka Al-Kawthar, wir haben dir Al-Kawthar gegeben, deshalb bete zu deinem Herrn und opfere. So. Und Wanhar, vielleicht weiß man, dass Tiere werden unterschiedlich geopfert. Wir wissen, ein Schaf wird anders geopfert als ein Kamel. Und Kühe kann man auf zwei Arten opfern. Gemeint ist ein Schaf, wenn man das schlachtet oder opfert, dann macht man das normalerweise mit einem scharfen Gegenstand oder mit einem Messer, was weiß ich, also irgendeinem scharfen Gegenstand und schneidet ihm die Luftröhre und die Speiseröhre und die Halsschlagader durch. Ja, und lässt ihn ausbluten. Das ist die Art. So kann man auch eine Kuh schlachten. Aber das Kamel schlachtet man nicht so. Das Kamel, offensichtlich, weil es gefährlich ist, Allahu a'lam, weil das Kamel ist ein bisschen kräftiger. Ein Schaf kann man, zwei, drei Leute können das zusammen festhalten. Aber das Kamel, dann macht man was, dann nimmt man ja sowas wie einen Dolch und sticht es ihm da irgendwo zwischen dem Hals und der Brust rein, da wo das Loch ist. Und steckt es rein und dann lässt man ihn sterben. Ja? Das ist die Art, wie man, und davor hat man natürlich ihn festgebunden, das Kamel. Und so kann man auch eine Kuh schlachten. Also Kuh hat man zwei Möglichkeiten. Dieses mit dem Dolch oder mit dem spitzen Gegenstand reinstechen an die bestimmte Stelle, die bekannt ist, dieses nennt man Nahr. Nahr, ja. Und die andere Form des Schlachten mit dem Messer schneiden nennt man Dhabh. Also auf jeden Fall, das ist nur eine kleine Sache nebenbei am Rande vermerkt. Okay. Jetzt gibt es drei Arten von Opferungen, sagt der Autor. Es gibt drei Arten. Wir kennen Udhiyah, das sind Namen jetzt, die den Leuten wahrscheinlich bekannt sind. Udhiyah, Hadi und Aqiqa. Er teilt das jetzt in diese Teile ein. Ja? Und er sagt, alle anderen fallen in diese Kategorien rein. Udhiyah, Hadi und Aqiqa. Alle diese drei Sachen soll man machen. Das sind drei verschiedene Arten, wie man opfern kann für Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles haben einen anderen Anlass. Jedes davon hat einen anderen Anlass. Zum Beispiel fangen wir an und sagen, wenn jemand Tamattu macht, zu Hajj geht, inshallah gehen dieses Jahr viele Leute zu Hajj, dann machen die meisten Muslime wahrscheinlich, wallahu a'lam, wenn sie vom Ausland kommen, machen sie Tamattu Hajj. Also nochmal ganz kurz, weil das nicht unser Thema ist. Es gibt ja drei Arten von Hajj und eine Art von Hajj ist Tamattu. Und das ist nach manchen Gelehrten die beste Art von Hajj. Ja? Und zwar zusammengefasst bedeutet es ja, dass man in den Monaten, in den Hajj-Monaten, wie sagt man, eine Umrah macht, dann in dem Haram-Gebiet bleibt, bis die Zeit zu Hajj eintrifft und dann Hajj macht. Ganz einfach. Also man macht Umrah, wenn man fertig in der Umrah, ist man nicht mehr im Ihram-Zustand, man geht aus dem Ihram-Zustand raus und dann am 8. Dhul-Hijjah zieht man seine Ihram-Kleidung wieder an und macht die Talbiyah und beabsichtigt jetzt den Hajj zu vollziehen. Ja, das ist der Tamattu Hajj, den wahrscheinlich die meisten gemacht haben, die zu Hajj gegangen sind. Weil es beinhaltet Umrah und Hajj gleichzeitig und da hat man beide Pflichten sofort erledigt, ist ja klar, weil nach manchen Gelehrten ist ja die Umrah auch wajib. Nach manchen Gelehrten ist die Umrah wajib, so wie die Hajj auch wajib ist. Und deswegen hat man somit das erledigt. Klar, ich meine, man geht ja auch dahin deswegen. Wenn man das macht, muss man ein Opfer leisten. Ein Tier opfern selbst oder ein Tier opfern lassen. Entweder man kann ein Schaf opfern lassen oder opfern, oder man kann zu siebt ein Kamel oder eine Kuh schlachten. Das ist bekannt aus dem Hajj, okay? So. Man kann natürlich auch ein Kamel alleine, geht auch, aber wird teuer. Okay, aber das nennt man Hadi. Dieses Opfertier, was man leistet, nennt man Hadi. Einfach per Definition. Was auch passieren kann, wenn du zu Hajj gehst, dass Feinde kommen und dich davon abhalten, Hajj zu machen. Das ist dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam passiert, als sie die Umrah machen wollten natürlich. Ne? Nicht bei der Hajj, als sie die Umrah wollten, aber es gilt für beide. Wenn man verwehrt wird, vom Haram zu gelangen, opfert man ein Tier und tritt dadurch aus dem Ihram-Zustand aus. Ja, Alhamdulillah, ich sage, passiert nicht. Alhamdulillah, möge Allah und den Ländern der Muslime immer Sicherheit gewähren, dass sowas nicht mehr vorkommt. Okay. Dann gibt es andere Sachen. Wenn du beim Hajj eine Pflicht nicht machst, ein Wajib weglässt, oder du verletzt irgendeine Pflicht, zum Beispiel, du rasierst dir deine Haare, während du im Ihram-Zustand bist. Du nimmst Haare weg von deinem Körper. Oder Fingernägel schneidest du. Ja? Bekannte neuen Sachen darf man im Hajj nicht machen. Das sind die Ihram-Sachen, die verboten am Ihram. Wenn du, je nachdem, was du machst, aber zum Beispiel bei Haare und bei Fingernägeln und sowas, wenn du das machst, musst du was machen? Musst du ein Tier opfern, auch für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Tier ist dasselbe Tier, wie das Tier gerade eben, wenn du Hajj machst mit Umrah zusammen. Das gleiche, selbe Tier. Aber man nennt es anders. Das nennt man Fidyah. Fidyah, weil es eine Sühneleistung ist. Du hast ein Wajib nicht gemacht und du willst es ausgleichen, deswegen machst du eine Fidyah. Ein Fidyah ist ein Opfertier, was du einfach opferst, nach den bekannten Regeln im Fiqh. Das ist eine zweite Art von Tiere. Die eine heißt Hadi, andere heißt Fidyah und der Gelehrte packt es einfach in eine Kategorie. Spielt aber keine große Rolle, aber wir nennen es trotzdem Fidyah, das eine, Hadi, weil Allah subhanahu wa ta'ala das eine Fidyah genannt hat und das andere Hadi genannt hat. Okay, dann gibt es allerdings Udhiyah. Manche Gelehrte sagen, das ist wieder das Gleiche, wieder eine Tierschlacht. Die Frage ist, aus welchem Anlass? Manche Gelehrte sagen, Udhiyah ist Pflicht. Wann macht man Udhiyah? Udhiyah macht man bei Hajj. Ne? Beim Hajj, also wie sagt man auf Deutsch, Opferfest, sagen sie. Ne? Eid al-Adha. Eid al-Adha, also der Eid nach der Hajj. In dieser soll ja der Familienoberhaupt, soll ja im Namen der Familie ein Tier opfern, eine Udhiyah opfern. Und bekannterweise, sobald er die Niyya hat, so ein Tier zu opfern, und der erste Tag von Dhul-Hijjah tritt ein, also der Hajj ist am 9. Dhul-Hijjah, 9.12. Sobald der 1.12. eintritt, darf er auch seine Haare nicht mehr rasieren nirgends und darf nicht mehr seine Fingernägel schneiden. Ja? Das darf er nicht mehr machen. Gut, diese Sache nennt man Udhiyah. Die macht man für die lebendigen Menschen. Und nicht, wie manche Leute denken, Udhiyah ist für tote Menschen. Also manche Araber denken das Wort Udhiyah, wenn wir es nicht denken, brauchen wir gar nicht die Zeit verlieren, aber manche Araber denken, Udhiyah ist für tote Menschen gemacht. Ein Opfer für tote Menschen. Damit also die den Thawab bekommen. Nicht, er macht nicht Opfer für den Toten, im Sinne von, dass er ihm näher kommt, das wäre Schirk. Da reden wir gar nicht drüber. Sondern manche sagen Opfer, damit der Tote Belohnung bekommt. Ja, das ist nicht der Sinn von Udhiyah. Und das darf man auch nur machen, wenn was? Wenn der Tote das verlangt hat. Das heißt, wenn der Tote in seiner Wasiyya, in seinem Testament geschrieben hat oder gesagt hat, mündlich, bitte nimmt einen Teil meines Geldes und also das Geld, worüber er verfügt, nimmt von diesem Geld etwas und kauft ein Tier und schlachtet es, damit ich die Belohnung dafür bekomme, dann darf man das ausführen oder muss man vielleicht sogar ausführen. Ja? Aber nicht einfach für die Toten ein Tier opfern, das ist nicht Sinn der Sache. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht. Es ist nicht über ihn überliefert worden. Und wenn es eine gute Sache wäre, hätte er es getan. Denn er hat viele Verwandte, die gestorben sind. Ganz oben Khadija, radiallahu anha, die jahrelang schon verstorben war und für die er es nicht gemacht hat. Eine weitere Form zu opfern ist Aqiqa. Das kennen inshallah alle. Aqiqa ist das gleiche wie ein Tier opfern. Immer das gleiche Tier und immer die gleichen Voraussetzungen im Fiqh. Ja? Wie alt das Tier sein muss und was für eine Art Tier und dass es ein gesundes Tier sein muss. Aqiqa ist ein Tier, das man opfert, wenn man ein Kind bekommen hat. Also gemeint ist, wenn man ein Kind bekommen hat, wenn die eigene Ehefrau ein Kind bekommen hat. Oder die eigene Sklavin ein Kind bekommen hat und nicht was anderes. Also dieses Aqiqa-Kind, diese Aqiqa, opfert man am 7. Tag und zwar für das Männliche. Also für einen Jungen opfert man 2 Schafe und für ein Mädchen opfert man 1 Schaf. Bei den meisten Gelehrten ist es eine Sunna und bei manchen Gelehrten ist es eine Pflicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih. Jedes Kind ist gebunden an seiner Aqiqa. Und dazu gibt es mehrere Auslegungen, aber die offensichtliche ist, dass auf jeden Fall, also nicht offensichtlich auslegen, sondern offensichtliche Bedeutung, die wir daraus lernen, ist, dass ein Kind so lange verbunden ist mit seiner Aqiqa, bis man für ihn seine Aqiqa geleistet hat. Und er wird erst von dieser Aqiqa-Pflicht befreit, wenn der Vater für ihn dieses Tier geopfert hat. Na, okay. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann machen wir weiter, inshallah. Okay. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه sagte حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat mir 4 Dinge mitgeteilt. Erstens, لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوى محدثا. لعن الله من غير منار الأرض. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, Allah hat verflucht denjenigen, der für jemand anderes opfert außer Allah. Allah hat denjenigen verflucht, der seine Eltern verflucht. Allah hat denjenigen verflucht, der einem Muhdith Unterschlupf gewährt. Allah hat denjenigen verflucht, der die Grenzen versetzt. Wenn es so einfach zu übersetzen wäre, hätte ich einfach... Würde er nicht hier sitzen. Nee, da hätte ich nicht das so kompliziert gemacht. Okay. Erstens, la'an Allah, man zabaha li ghayrillah. Ich meine, es ist klar, Allah hat denjenigen verflucht, der für jemanden anders opfert, außer Allah. Gemeint ist natürlich, das Thema, das ist natürlich der Sinn des Hadithes, oder der Grund, warum er den Hadith erwähnt hat. Der Hadith ist bei Muslim, aber was heißt La'an Allah? Wird übersetzt im Deutschen mit Möge Allah verfluchen. Und im Arabischen La'an Allah bedeutet Möge Allah ihn ausschließen und entfernen. Also ausschließen aus der Rahma von Allah. Ausschließen aus der Barmherzigkeit von Allah. Und ihn weit davon entfernen von Allahs Barmherzigkeit. Und wenn du also sagst, oh Allah, verfluche den so und so, das heißt, oh Allah, entferne ihn und schließe ihn aus deiner Rahma aus. Also es ist eine gewaltige Sache. Und wenn du im Hadith irgendwo hörst, La'ana Allah oder La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann weißt du, dass es eine große Sünde ist. Kabira. Eine große Sünde ist. طيب. Der erste Teil ist klar. Der zweite Teil, La'ana Allah man La'ana Waridei, möge Allah verfluchen denjenigen, der seine Eltern verflucht. Ach übrigens, zwei Sachen, eine wichtige Sache, bevor ich das sage. Wenn man sagt auf Arabisch, oder wenn der Prophet sagt, La'ana Allah, dann kann das bedeuten, entweder Allah möge den Sohn so verfluchen, wie ein Dua. Der Prophet spricht ein Dua gegen den Sohn. Oder es kann bedeuten, Allah hat den Sohn so verflucht. Also das ist schon geschehen ist. Die Sache ist natürlich noch schlimmer. Weil wenn es nur ein Dua ist, nur Klammer auf Klammer, das ist ein Prophet, der Dua macht. Aber Dua kann erhört werden und muss nicht erhört werden. Ja? Aber wenn es eine Tatsache ist, Allah hat den verflucht, dann ist es schon geschehen. Okay. Und das ist klar, ich meine, derjenige, der opfert für den Anlass aus Allah, das ist schon geschehen. Auf jeden Fall, deswegen sagt auch der Autor, richtiger ist, dass gemeint ist, Allah hat denjenigen verflucht. Dass es eine Tatsache ist. Wen noch? Derjenige, der seine Eltern verflucht. Wie verflucht man seine Eltern? Indem man sagt, Allah verfluche sie. Das ist nicht der Normalfall. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, wie kann es vorkommen, dass ein Mensch seinen eigenen Vater verflucht oder seine eigene Mutter verflucht, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, indem der eine den Vater des anderen beleidigt und daraufhin beleidigt er deinen eigenen Vater. In Wirklichkeit, du hast nicht deinen Vater beleidigt. Ich habe nicht meinen Vater beleidigt. Aber ich habe den Vater von ihm beleidigt und dadurch beleidigt er meinen Vater und ich bin schuld, dass er meinen Vater beleidigt hat. Dann bin ich, als hätte ich die Sünde begangen. Das ist eine Katastrophe. Möge Allah uns davon entfernen. Und deswegen, aus dem Hadith lernen wir, dass das Beleidigen von jemandem wird auch als La'na gewertet. Also wenn ich zu jemandem sage, wenn ich den Vater von jemandem beleidige, dann ist es so, als hätte ich seinen Vater verflucht. Das ist das Gleiche. Ne? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat As-Sab, das Beleidigen, gleichgesetzt mit Al-La'na, das Yal'an, das Verfluchen. Also gemeint ist, wie kann ein Mensch verfluchen? Ein Mensch flucht, indem er jemanden beleidigt. Das ist der Punkt. Ein Mensch flucht, indem er jemanden beleidigt. Okay. Dann das dritte von den vier Sachen im Hadith. لعن الله من آوى محدثا. Möge Allah verfluchen jemanden, der einem Muhdith Unterschlupf gewährt. Also, Unterschlupf gewährt oder ihn aufnimmt oder ihn schützt. Ein Muhdith ist jemand, im Fiqh kann bedeuten jemand, der kein Wudu hat. Aber das hier nicht gemeint. Sondern jemanden, der entweder etwas in der Religion Neues anstellt oder ein neues Unheil verbreitet. Entweder jemand, der in der Religion etwas Neues anstellt, also eine Bid'ah macht, oder jemand, der außerhalb der Religion, also unter den Menschen, ein neues Unheil verbreitet. Dazu gehört, in Bezug auf die Religion, wie jemand wie die Sekten Al-Jahmiyyah und Al-Mu'tazila und andere. Und wir werden nicht über diese Sekten jetzt reden, sondern wir sagen einfach, jemand, der eine neue Sekte aufgemacht hat, oder eine neue Sekte, was ist eine Sekte? Eine Sekte im Grunde genommen unterscheidet sich von dem wahren Islam immer durch bestimmte Aqaid, I'tiqad, bestimmte Glaubensinhalte. Eine Sekte hat bestimmte Glaubensinhalte anders als die wahren Muslime. Ja? Also die Jahmiyyah haben andere Glaubensinhalte als die Ahle Sunnah wal Jama'ah. Andere, teilweise anders. Natürlich überschneiden sich in vielen, deswegen sind sie ja alles sozusagen islamische Sekten. Aber sie haben teilweise Sachen, die wir überhaupt nicht akzeptieren können. Und deswegen bezeichnen wir sie nicht mehr als Sunniten, sondern wir bezeichnen sie als Al-Jahmiyyah. So. Und das gleiche gilt für Al-Mu'tazila und andere. Was haben sie gemacht? Sie haben irgendwas Neues im Islam verbreitet. Einen neuen Glauben verbreitet, innerhalb des Islam. Nein, du hast gesagt, Ahmadiyya und die andere, wie heißt die? Ahmadiyya habe ich nicht erwähnt, weil Ahmadiyya hat mit Islam gar nichts mehr zu tun. Aber das ist ja. So, okay. Die zweite Sache ist, wie kann man ein Unheil verbreiten, ein neues Unheil verbreiten unter den Muslimen, indem man Verbrechen begeht. solch ein Verbrechen begeht und irgendein Unheil verbreitet unter den Muslimen. Ein Gift entwickelt, das sich unter den Muslimen verbreitet, eine Krankheit, irgendetwas, was Allah weiß am besten Bescheid. Wer so etwas macht, entweder also eine Bid'a macht in der Religion oder eine Bid'a macht unter den Menschen wie Krankheiten, so etwas, den, wenn man den, die Person sowieso ist eine Katastrophe schon. Aber wer ihn in Schutz nimmt, ja, oder bei sich aufnimmt, den hat Allah verflucht. Okay? Das ist die dritte Kategorie. Die vierte Kategorie, la'an Allah man ghayyara manar al-ard, der die Grenzen versetzt. Und mit Grenzen versetzt ist gemeint, zum Beispiel die Grenzen von Grundstücken versetzt. Das gibt es gerade damals. Wer merkt denn, wenn du die Grenze um eine Handbreite vergrößerst? Oder um eine Handbreite kleiner machst? Handbreite. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer, ein Grundstück gestohlen hat in der Größe einer Handbreite, so wird ihm dieses Grundstück, was er gestohlen hat, ja, siebenfach am Tag habe ich um den Hals gebunden und dann soll er es hinter sich herziehen. Ja. So, deswegen wissen wir, dass es eine der großen Sünden ist, so etwas zu tun. Also die Grenzen versetzen von anderen Häusern oder Gärten oder ähnliches. Und der Autor, rahimahullah, beendet seinen dieses Kapitel, bevor er über den Nutzen redet, über den wir nächstes Mal reden werden, den wir ziehen werden aus diesen ganzen Sachen. Und zwar endet er sein Kapitel mit einem Hadith über einen Mann, der uns der folgende Mensch überliefert hat, Tariq ibn Shihab. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. Es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege in die Hölle gegangen ist. Und es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege ins Paradies gegangen ist. Okay? Ich habe gerade verdreht, das heißt umgekehrt. Es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege ins Paradies gegangen ist. Und es gibt einen Menschen, der aufgrund einer Fliege in die Hölle gegangen ist. قالوا كيف وكيف ذلك يا رسول الله. Dann sagten sie, wie kann das sein, o Gesandter Allahs? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, marra rajulan ala qaumin lahum sanam la yajuzuhu ahad hatta yuqarrib lahu shay'a. Zwei Männer sind an einem Volk vorbeigegangen, die einen Götzen hatten. Jeder, der bei diesen Götzen vorbeigeht, opfert diesem Götzen etwas. فقالوا لأحدهما قرب. Dann sagten sie zu dem einen von den beiden, opfere etwas für diesen Götzen. Dann sagte er, ليس عندي شيء أقربه. Ich habe nichts dabei, was ich opfern kann für diesen Götzen. قالوا له قرب ولو ذبابا. Sie sagten zu ihm, opfere etwas und wenn es nur eine Fliege ist. فقرب ذبابا. فخلوا سبيله فدخل النار. Dann hat er eine Fliege geopfert, dann haben sie ihn weiterziehen lassen und dann ist er in die Hölle gegangen. وقالوا للآخر قرب, und sie sagten zum anderen, opfere du auch ein Tier oder etwas. Dann sagte er, فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. Er sagte, ich werde niemals für jemanden etwas opfern, außer für Allah, dem Allmächtigen und Ruhmvollen. فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Dann haben sie ihn auf seinen Nacken geschlagen, in anderen Worten, sie haben ihm den Kopf abgeschlagen, فَدَخَلَ الْجَنَّةِ, dann ist er ins Paradies eingegangen. Dieser Hadith hat Imam Ahmad rahimahullah überliefert, aber nicht in seinem Musnad, sondern in seinem Buch Az-Zuhd. Und auch Abu Nu'aym in seinem Buch Al-Hulya, wallahu a'lam. Das Problem an diesem Hadith ist die Überlieferungskette. Und wir wollen kurz erklären, warum das Problem ist, weil der Autor es auch erklärt hat. Dann erklären wir es auch. Und zwar habe ich vorhin gesagt, der Hadith hat uns überliefert, ein Mann heißt Tariq ibn Shihab. Dieser Mann, darüber sind sich die Hadith-Gelehrten uneinig. Ist dieser Mann ein Sahabi, ein Freund des Propheten gewesen oder nicht? Aber sie waren sich einig darüber, dass er den Propheten direkt diesen Hadith nicht gehört hat. Okay. Wenn dieser Mensch kein Sahabi war, kein Freund des Propheten gewesen ist, ja, sondern ein Mann von der Generation danach gewesen ist. Ja. Ihr wisst ja, ich meine, was heißt Sahabi? Es kann sein, ein Tag vorher ist er gestorben oder so etwas. Und dann ist er, also ich meine, die Sache mit Sahabi ist eine teilweise sehr knappe Angelegenheit. Ja. Vielleicht hat er den Propheten gesehen, er war noch kein Muslim, also kann nicht als Sahabi, deswegen ist die Sache ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall, wenn er kein Sahabi gewesen ist, dann ist eindeutig eine Lücke zwischen diesem Mann und dem Propheten. Wenn er kein Freund vom Propheten gewesen ist, dann hat er diesen Hadith von jemand anderes gehört. Von wem wissen wir nicht? Und weil wir nicht wissen, von wem, ist der Hadith da'if. Ganz einfach. Ja? So sind die Gesetze im Hadithwissenschaft. Aber die meisten Gelehrten der Hadithwissenschaft sagen, dieser Mensch, Tariq ibn Shihab, radiallahu anhu, ist ein Sahabi. Wenn er ein Sahabi ist, folgendes. Und wir wissen, dass er den Hadith nicht gehört hat zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Was machen wir jetzt? Er ist ein Freund vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, aber diesen Hadith, und er hat gar keinen anderen Hadith, vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gehört. Was machen wir jetzt? Sagen wir, der Hadith ist an dieser Stelle eine Lücke? Natürlich ist eine Lücke an dieser Stelle. Aber die Frage ist, stört uns die Lücke? Nein, das stört uns nicht. Weil wenn ein Sahabi erzählt, dass der Prophet das und das gesagt hat, auch wenn er das selbst nicht gehört hat, wir wissen, dass er den Hadith gehört hat von wem? Von einem anderen Sahabi. Fertig. Uns interessiert uns nicht zu wissen, wir müssen nicht wissen, welcher Sahabi es war. Weil für uns jeder Sahabi ist vertrauenswürdig. Fiqa. Jeder Sahabi ist für uns vertrauenswürdig. Gut, dann sind wir mit diesem Isnad, haben wir jetzt an der Stelle kein Problem. Aber es gibt in der Überlieferung noch einen anderen Menschen, der heißt Suleiman ibn Mahran al-A'mash, rahimahullah. Das ist ein der berühmten Hadith-Gelehrten auch und Überlieferer gewesen. Aber dieser Mensch ist bekannt geworden für eine Sache, die man auf Arabisch Tadlis nennt. Und er hat Folgendes gemacht. Du weißt, wenn ich jemanden frage, von wem hast du den Hadith gehört? Du überlieferst irgendeine Sache, die du im Fernsehen gesehen hast und was ich. Dann sagst du zu mir, ich habe es im Fernsehen gehört. Du kannst mir aber auch sagen, sagen wir mal, du sagst mir, du hast es von, Mehmet hat mir das gesagt. Du kannst aber auch sagen, Mehmet hat das und das gesagt. Es ist ein Unterschied. Ob er sagt, Mehmet hat mir das und das gesagt, oder ob er sagt, Mehmet hat das und das gesagt. Wenn er sagt, Mehmet hat mir das gesagt, du sagst, Mehmet hat mir das gesagt, das heißt, du hast es von ihm gehört, direkt. Er hat mit ihm gesprochen. Okay? Aber wenn du sagst, Mehmet hat gesagt, dann kann sein, er hat es von jemand anderes gehört, und er hat es von anderes gehört, und er hat es von Mehmet gehört. Ja? Ist nicht klar, ob du es von ihm direkt gehört hast. Und das hat dieser Mensch, rahimallah, öfter gemacht. Sehr oft gemacht. Und das Problem ist, Wann hat er das gemacht? Er hat das gemacht, wenn Mehmet eine Person war, dem man nicht vertraut hat. Er selbst nicht. Oder wusste, wenn die Leute hören, du überlieferst das über Mehmet, dann akzeptieren sie von ihm den Hadith niemals. Weil sie wissen, mit Mehmet ist was nicht in Ordnung. dann hat er den Namen einfach nicht erwähnt. Fertig. Ja, Astaghfirullah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich kenne nicht um Mehmet, Entschuldigung. Mehmet hat er ja erwähnt. Ich meine, die Person dazwischen. Du willst nicht sagen, du hast den Hadith gehört von Nail. Ja? Du sagst einfach, Mehmet hat gesagt. Weil, wenn du sagen würdest, Nail hat mir gesagt, dass Mehmet gesagt hat, dann die Leute würden niemals von Nail akzeptieren. Ja? Deswegen erwähnst du meinen Namen nicht. Du sagst direkt, Mehmet hat gesagt. Fertig. Und die Leute denken was? Denken, Mehmet hat sie wirklich gesagt. Das Problem ist, wenn du ihn kennst, tatsächlich. Das heißt, es kann sein, er hat sie wirklich gesagt. Aber kann sein, er hat sie nicht gesagt. Das ist ein Problem. Aber wenn Mehmet schon gestorben ist vor 100 Jahren, dann ist es uns egal. Dann wissen wir so, dass du es nicht von ihm direkt gehört haben kannst. Aber wenn du in seiner Stadt gelebt hast, dann kann es sein. Ja? Und diese Geschichte hat dieser Mann, rahimallah, öfter gemacht. Und deswegen vertraut man ihm nicht, wenn er nicht klar und deutlich sagt, die und die Person hat es mir gesagt. Weil Lügen tut er nicht. Da sind wir uns einig. Der war eine große Imame. Lügen tut er nicht. Er spricht immer die Wahrheit. Aber er sagt nicht klar, wer ihm das gesagt hat. Das nennt man Tadlis auf Arabisch, und das ist bekannt, manche Gelehrte oder Hadith-Überlieferer sind dafür bekannt geworden, und deswegen, wenn man das findet im Isnad, ist es ein Grund dafür, dass der Hadith als da'if eingestuft wird, obwohl es hätte sein können, dass es ihm gehört hat, kann sein, aber muss nicht sein, und Allah weiß am besten Bescheid, und deswegen ist das ein zweiter Grund, warum der Hadith als schwach eingestuft worden ist. Ein dritter Grund ist, dass Imam Ahmad rahimahullah und Abu Nu'aym ibn Shaybah haben diesen Hadith auch überliefert als eine Aussage von einem Überlieferer namens Salman. Und nicht als ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das weist darauf hin, dass die anderen gedacht haben, es wäre ein Hadith im Prophet, und haben es ihm zugeschrieben, obwohl es nicht der Fall ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.